Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. I told you yesterday we have to continue a little bit on this thought. Gestern sagte ich, dass wir noch ein wenig mit diesem Gedanken weitermachen müssen. No, in reality, I never thought about having anything to do with angels. In Wahrheit dachte ich nicht daran, jemals etwas mit Engeln zu tun zu haben. But when the Lord said to me that I cannot fulfill my purpose unless I learn to interact and work with angels. Als der Herr mir sagte, ich könne meine Bestimmung nicht erfüllen, wenn ich nicht lernte, mit Engeln zu interagieren und zusammenzuarbeiten. My reaction was not a reaction of excitement. War meine Reaktion nicht gerade Begeisterung. In fact, I resisted the Lord. Ich habe mich dem Herrn in Wirklichkeit widersetzt. I really did. Das tat ich wirklich. Here's what I said. Ich sagte, Lord, I don't want to have anything to do with angels, because I don't want to lose my focus of you. Herr, ich möchte nichts mit Engeln zu tun haben, denn ich will meinen Fokus auf dich nicht verlieren. You see, and that's when the whole journey started so beautiful. Das war, als diese ganze Reise so herrlich anfing. So look at this. Also schau. As long as you hold on to the true source, which is Jesus Christ, solange du an der wahren Quelle, das ist Jesus Christus, festhältst, you're not going to be drawn away by other people's opinions, by angel worship, by any religious junk. Wirst du nicht durch die Meinung anderer, durch Engelsanbetung oder irgendwelchem religiösen Müll in die Irre geführt werden? Because Jesus will remain your focus. Denn Jesus wird dein Fokus bleiben. And I really hope that until my last breath, Jesus will be my focus. Und ich hoffe wirklich, dass Jesus bis zu meinem letzten Atemzug mein Fokus sein wird. Do you know, I really hope that my last words will not be, hey, Debbie, I love you so much, but my last words will be, Jesus, here I come. Ich hoffe wirklich, dass meine letzten Worte nicht sein werden, Debbie, ich liebe dich so sehr, sondern Jesus, ich komme jetzt zu dir. You know, we have to always hold fast to the true source, which is Jesus Christ. Wir müssen immer an der wahren Quelle festhalten, die Jesus Christus ist. You see, these people who got sidetracked by all this religious garbage, look what it says. Schau, was von den Leuten gesagt wird, die durch all dem religiösen Müll abgelenkt wurden. It says they refused to take hold of the true source. Es heißt, sie weigern sich, die wahre Quelle zu ergreifen. My friends, please never refuse to let God, never refuse to hold on to the true source. Mein Freund, bitte weigere dich niemals an der wahren Quelle festzuhalten. Look what it says. Schau, dann heißt es. But there is another but. Aber, da steht wieder ein Aber. But we receive directly from him. Wir aber empfangen direkt von ihm. My friend. Mein Freund. This is what the cross did. It gave you direct access. Das ist es, was das Kreuz tat. Es gab dir direkten Zugang. Look. Schau. But we receive directly from him. Wir aber empfangen direkt von ihm. My friends, I'm very thankful that I'm allowed to teach you. Mein Freund, ich bin sehr dankbar, dass mir erlaubt ist, dich zu lehren. I'm very thankful that God is using me to teach people all over the world. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mir erlaubt, Menschen auf der ganzen Welt zu lehren. But I'm telling you, if I ever replace the direct input from Jesus in your life, you're in trouble. Aber ich sage dir, wenn ich jemals den direkten Input von Jesus in deinem Leben ersetze, dann steckst du in Schwierigkeiten. I'm going to say that again. Ich sage es nochmal. If I ever, wenn ich jemals, replace the direct input of Jesus into your life, you are in trouble. Das direkte Reden Jesu in dein Leben ersetze, dann hast du echt ein Problem. So you have to be thankful that God is using a little Austrian to teach you. Du solltest also dankbar sein, dass Gott einen kleinen Österreicher gebraucht, um dich zu lehren. Yes, that's wonderful. Ja, das ist wunderbar. But that must never be a substitute or replacement for you receiving directly from Jesus. Aber das darf niemals ein Ersatz dafür sein, dass du direkt von Jesus empfängst. So my friends, mein Freund, you have to please, please, please, please, every day receive directly from Jesus. Bitte, bitte, bitte, du musst jeden Tag unmittelbar von Jesus empfangen. Every day. Jeden Tag. Get up in the morning and connect directly with him. Steh morgens auf und verbinde dich gleich mit ihm. Nothing, nothing, nothing. Nichts, nichts, nichts. Can replace your direct input from Jesus. Kann das ersetzen, was du direkt von Jesus erhältst. I love this but. Ich liebe dieses aber. But we receive directly from him. Wir aber empfangen direkt von ihm. I've read a lot of books in my life. Ich habe viele Bücher in meinem Leben gelesen. But I tell you what, nothing matches up to receiving directly from him in the quietness of the morning. Aber ich kann dir sagen, dass nichts heranreicht an das direkte Empfangen von ihm in der Stille des Morgens. I've heard some powerful sermons in my life. Ich habe einige kraftvolle Predigten in meinem Leben gehört. But when I hear a sermon, I always try to hear the voice in the voice of the preacher. Aber immer wenn ich eine Predigt höre, dann versuche ich seine Stimme in der Stimme des Predigers zu hören. I want to hear the voice of my beloved Jesus in the voice of that preacher. Ich möchte die Stimme meines geliebten Jesus in der Stimme des Predigers hören. So my friend. Mein Freund. You must every day receive directly from him. Du musst jeden Tag direkt von ihm empfangen. Look at this. Schau mal. But we receive directly from him and his life supplies vitality into every part of his body. Wir aber empfangen direkt von ihm und sein Leben versorgt jeden Teil seines Leibes mit Lebenskraft. His life brings this vitality. Sein Leben bringt diese Lebenskraft. Of his body through the joining ligaments connecting us all as one. Durch die Bänder, die uns alle miteinander verbinden. How are we one? Wie sind wir eins? This is so deep. Das ist so tief. We are all one as we all receive directly from him. Wir sind alle eins, indem wir alle unmittelbar von ihm empfangen. We are not one as the pastor receives directly from him and everybody else listens to what he says. Wir sind nicht eins, wenn der Pastor direkt von ihm empfängt und jeder zuhört, was er dann sagt. I'm not saying that the pastor shouldn't preach good sermons that he got from God. Ich sage nicht, dass der Pastor keine guten Predigten halten soll, die er von Gott bekommen hat. I'm not saying that we shouldn't honor people. Ich sage nicht, dass wir Menschen nicht ehren sollten. But what I'm saying is this. Aber was ich sage ist, that it doesn't matter who preaches what. Dass es egal ist, wer was predigt. Unity will not come if you all agree with what Reinhard preaches. No, no, and a million times no. Einheit entsteht nicht, wenn ihr alle dem zustimmt, was Reinhard hat predigt. Nein, nein und eine Millionen Mal nein. Bible says we all connected as one as we all receive directly from him. Die Bibel sagt, dass wir alle in Einheit verbunden sind, wenn wir alle direkt von ihm empfangen. Do you know, guys? Weißt du? I honestly keep being overwhelmed by the unity that we have here in our ministry. Ich bin nach wie vor überwältigt von der Einheit, die wir hier in unserem Dienst haben. If I take Brazilian Kids Care out, wenn ich Brazilian Kids Care rausnehme, not Brazilian Kids Care at all, only the ministry here that we do with the devotionals, with the mentoring, with teaching all over the place. Also nur, was wir hier sonst machen, die Andachen, das Mentoring und die sonstigen Lehren. With the people that are part in Europe to make this all happen. Inklusive der Leute in Europa, die Teil davon sind und das möglich machen. You know, we are more than 30 people working together. Wir sind mehr als 30 Personen, die zusammenarbeiten. And the unity is so natural and so beautiful. Und die Einheit ist so natürlich und so schön. You know why? Weißt du warum? Because everybody is free to receive directly from Jesus. Weil jeder frei ist, direkt von Jesus zu empfangen. That's unity. Das ist Einheit. And that excites my heart. Und das begeistert mein Herz. See you tomorrow. Bis morgen.